Deutschlandfunk Kommentar. Heute zur Diskussion über staatliche Bürgschaften für die Fußball-Bundesliga, zum Beginn des Bundestagswahlkampfs und zum Ende des Bürgerkrieges in Angola. Geht der Kirchkonzern pleite, dann droht auch so manchem Fußballverein in der Bundesliga das aus. Denn die Kirchgruppe zahlt großzügig für die Übertragungsrechte an den Fußballspielen und viele Clubs sind auf dieses Geld angewiesen. Damit der Ball weiterrollen kann, sollen Bund und Länder vorübergehend mit einer Bürgschaft einspringen, sagen die einen. Andere halten diese Idee für einen verspäteten Aprilscherz. Inzwischen wird quer durch die Parteien gestritten. Unser Mitarbeiter Gerhard Schröder kommentiert. Inzwischen hat sogar Gerhard Meyer-Vorfelder, der Präsident des Deutschen Fußballbundes, erkannt, was die Stunde geschlagen hat. Ein bisschen mehr Realitätssinn bei den Profiklubs, mahnte Deutschlands oberster Fußballfunktionär an. Die Einsicht kommt spät, aber sie könnte hilfreich sein. Denn der Realitätssinn ist den deutschen Profiklubs in den vergangenen Jahren vollständig abhanden gekommen. Da füllten sie ihre Kassen mit den Millioneneinnahmen aus dem Hause Kirch und warfen mit dem Geld nur so um sich, dass dem staunenden Publikum schwindlig werden konnte. Spielergehälter und Transfersummen schossen in die Höhe, sodass es heute ein selbstmäßig begabter Profikicker zum mehrfachen Millionär bringen kann. Nun aber droht dem Kirchkonzern die Pleite und das Gejammer in der Fußballbranche ist groß. Wie sollen die Gehälter an die Jungmillionäre überwiesen werden, wenn Kirch nicht mehr zahlen kann? Nicht auszuschließen, dass die Krise des Zahlmeisters den ein oder anderen Club mit in die Tiefe reißen wird. Klarer Fall also, der Staat muss einspringen. Dass die Clubs dies fordern, ist nachvollziehbar. Aber dass Bund und einige Ländervertreter in vorauseilendem Gehorsam schon die Überweisungsformulare bereitlegen, ist mehr als erstaunlich. Finanzminister Hans Eichel weiß kaum, wie er die Neuverschuldung auf europatauglichem Niveau halten soll. Länder und Gemeinden pfeifen finanziell aus dem letzten Loch. Schulen und Kindergärten fehlt es an Geld. Und dann soll der Staat mit einer dreistelligen Millionenbürgschaft dafür sorgen, dass die Profikicker in den nächsten Monaten pünktlich ihr Gehalt überwiesen bekommen? Das ist absurd. Die Bundesliga-Vereine sind Wirtschaftsunternehmen mit zum Teil dreistelligen Millionenetats. Borussia Dortmund ist sogar an der Börse notiert. Warum also sollten für sie nicht die Regeln von Markt und Wettbewerb gelten? In den sonnigen Zeiten, als sich die TV-Anstalten einen ruinösen Wettbewerb um die Übertragungsrechte lieferten, haben sie geprasst. Nun müssen sie umsteuern, und zwar rasch. Und das heißt, sie müssen sparen, vor allem bei den Gehältern für das kickende Personal. Staatliche Hilfen für die Fußballbranche, sie erscheinen auch angesichts der Dimensionen der drohenden Kirchpleite geradezu lächerlich. Tausende von Arbeitsplätzen bei der Mediengruppe stehen auf dem Spiel, die Banken fürchten um Milliardenkredite und Politiker wie Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wolfgang Clement schwingen sich zum Retter schlecht kalkulierender Fußballclubs auf. Man muss sich wohl wirklich Sorgen machen. In Berlin haben SPD und Union den Wahlkampf offiziell eingeläutet. Wichtige Themen sind dabei die Zuwanderung und der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Im Mittelpunkt des Interesses stehen jedoch die Kandidaten. Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD und sein christsozialer Herausforderer Edmund Stoiber. Zum Wahlkampfauftakt ein Kommentar von Dirk Müller. Endlich. Darauf haben wir lange gewartet. Endlich mal wieder Wahlkampfgetöse aus den Parteizentralen. Endlich mal wieder Wissenswertes über das, was die einen über die anderen denken, nämlich nur Schlechtes. Endlich mal wieder die politischen Fronten klar herausgearbeitet. Stoiber steht für Offenheit, Fortschritt und Tatkraft. Schröder steht für Offenheit, Fortschritt und Zukunft. Völliger Unsinn, sagt die Union in Richtung SPD. Völliger Unsinn, sagen die Sozialdemokraten in Richtung Union. Was denn nun? Gerhard Schröder setzt weiterhin auf die ruhige Hand, nach dem Motto, die Konjunktur, die weltweit wieder etwas an Fahrt aufgenommen hat, wird's schon richten. Und Edmund Stoiber setzt zunächst einmal auf sich selbst, auf die Marke Stoiber, wie CSU-Generalsekretär Thomas Goppel heute den Journalisten erklärt hat. Und diese Marke ist, sich selbst treu bleiben, nicht verbiegen lassen, tatkräftig sein, erfolgreich das bayerische Modell apostrophieren, authentisch sein und das mit Ecken und Kanten. Das heißt, die Union will keinen von den Medien zurechtpolierten Kanzlerkandidaten. Umgekehrt bedeutet das, mehr ist eben auch nicht drin. Eben nicht so wie der Mann im Kanzleramt, der sein Personenmarketing nahezu perfekt beherrscht. Nur mit der Politik, mit dem Erfolg seiner Politik, hapert es. Aber ist das im Wahlkampf entscheidend, wenn Schröder gegen Stoiber antritt? Dabei ist die Talfahrt deutscher Politik nicht zu übersehen. Hohe Arbeitslosigkeit, hohes Haushaltsdefizit, Flickwerk in der Gesundheitspolitik, ein marodes und ineffizientes Sozialsystem, Pleitewellen der Unternehmer, überregulierter Arbeitsmarkt, gescheitertes Bündnis für Arbeit, Flickwerk bei der Familienpolitik, Beispiel Kinderbetreuung. Warum also eine weitere Chance geben? Doch was bietet der Kontrahent aus dem Unionslager? Kennen Sie die Gesundheitspolitik und Bildungspolitik der CDU-CSU? Die aufgezeigten Alternativen in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik? Oder etwa Alternativen zum Kurs der Haushaltskonsolidierung? Steuerreform vorziehen? Familiengeld von 600 Euro pro Kind? War und ist das noch ernst gemeint? Zumindest ist bekannt, was Stoiber und Co. nicht wollen, das Zuwanderungsgesetz, aus welchen Gründen auch immer. Nein, das längst entfachte Ringen um den Urnengang im September manövriert die dringend notwendigen Reformen in die hinterste Ecke der Schublade. Die Bildsprache, die Plakatsprache, die Darstellung, die Präsentation der Köpfe, der Machtpoker ist in den Vordergrund katapultiert worden. Der Wettbewerb um die besseren Ideen, Konzepte und Lösungen bleibt auf der Strecke und damit die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands, das Schlusslicht in der EU. So haben wir alle die Botschaft der Unionsparteien heute verstanden. Edmund Stoiber ist endlich in Berlin angekommen und er ist, wie er ist, ein Mann der Tat. Übrigens, Angela Merkel wird neben dem Kanzlerkandidaten eine gleichberechtigte Rolle spielen. Endlich, darauf haben wir lange gewartet.